Mehmet, Belen ich bin auf dieser Station als Assistent tätig. Würde gerne mit Ihnen das aufnahme Gespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Zuerst werde ich gerne Ihren Daten durchführen, aufnehmen. Dann sprechen wir über Ihre Beschwerden. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, könnten Sie bitte mir Bescheid geben. Ja, natürlich. Okay, wie heißen Sie denn? Ich heiße Werner Haas. Könnten Sie bitte buchstabieren? Ja, mein Wahnsinn. Vorname ist Werner, W-E-R-N-E-R. Und der Nachname. Familienname ist Haas, H-A-A-S. Herr Haar. Ja. H-A-A-S. Männlicher Name. Werner ist ein männlicher Name, ja, Ja, genau. okay. Herr Haar, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, ich habe so unglaubliche starke Schmerzen im unteren Rücken. Es ist gestern Abend hat es angefangen. Ich habe im Garten gearbeitet und habe einen ganz schweren Blumentopf zur Seite gerückt und ach, da ist es mir so richtig reingeschossen. Und jetzt habe ich wirklich extreme Schmerzen und die strahlen so ins rechte Bein rein. Das kribbelt also bis in den Fuß rein. Und ja, jetzt kann ich mich kaum noch rühren. Okay, Sie haben gesagt, gestern im Garten gearbeitet und Ja. nach der Arbeit ist sind die Schmerzen angefangen. Nein, eigentlich während der Arbeit, als ich was Schweres hochgehoben habe. Ja, etwas schwer Kisten angehoben, oder? Ja, genau. Ich habe einen schweren Blumentopf hochgehoben. Okay, Ich okay. dachte, ich schaffe das, aber der war wohl doch ein bisschen zu schwer. Sie haben unteren Rücken Schmerzen Genau, ja. und Und strahlen die Schmerzen auch die rechte oder linke Beinen. ja, sagt ihr, ins rechte Bein strahlen die Okay. ganz stark aus, bis in die Zehen rein. Bis 10, okay. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Lähmung? Ja, In den so Beinen. ein bisschen taub fühlt sich die Außenseite vom Bein an, ja. Okay. Und fühlen Sie sich in Bein Kräfteschwäche oder Kräfte verloren? Das merke ich eigentlich nicht. Ich merke so, dass es halt kribbelt. Ne? Kribben oder Kribben, ja? Okay. Und haben Sie noch etwas Beschwerden? Nee, aber das reicht mir völlig. Die Schmerzen sind nämlich wirklich heftig. Ja, und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Wie bemerken Sie? Ah, die sind bestimmt bei 8. Ich habe richtig heftige Schmerzen, ja. Okay. Haben Sie bemerkt, dass die Schmerzen lageabhängig oder bei Bewegung abhängig? Ja, ich kann mich ja kaum rühren und ich habe auch heute Nacht nicht geschlafen, weil das alles wie ich konnte, wusste nicht, wie ich liegen soll. Und wenn ich versuche, die Lage zu ändern, das geht überhaupt nicht. Also ich bin richtig geplagt im Augenblick. Okay. Trana Und jetzt höre ich nichts mehr. Ihr Mikro ist aus. ja, Entschuldigung, ich mache das. Mehmet, dein Mikro ist aus. Mehmet, Ja, jetzt nicht. Ja. Haben Sie die anderen Körperteile Schmerzen? nee, sonst eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt davon absehe, dass es eben so kribbelt bis ins Bein rein, aber sonst, nee, woanders tut es nicht weh. Okay, Herr Haar, Entschuldigung, ich würde gerne Ihren Daten nochmal etwas Frage stellen. Und wie alt sind Sie? Ich bin 49, ich werde jetzt im April 50. 49, wann sind Sie genau geboren? Am 19.04.72. 72. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,80. 81 Kilo. Nee, ich bin 1,80 Meter groß. 1,80 Meter, wie groß, okay. 1,80 Meter. Mhm. Okay. Wie schwer sind Sie? 91 Kilo wiege ich. 91 Kilo. Okay, Herr Haar, ich würde gerne über Ihre Vegetativanamnese Frage stellen. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nö. Schüttelfrost oder Übelkeit, Erbrechen? Nein, das eigentlich nicht. Schwarz vor den Augen oder schwindelig? Sind Sie schwindelig? Sind Ihnen? Nein, nee, so, also ja, vielleicht in dem Augenblick, als das so reingeschossen ist, da ist mir vielleicht kurz schummerig geworden, aber jetzt habe ich das nicht, nee. Hatten Sie Unfall gehabt oder haben Sie Unfall gehabt? Irgendwann vorher, nö. Im Garten oder, ja. Nein, nicht. Beim Hochheben ist es passiert. Ja, ne? Ja, okay. Und Herr Haar, rauchen Sie? Ja, rauchen kann man das nicht nennen. Ich rauche schon seit ein paar Jahren immer nur so 2-3 Zigaretten am Tag, nur so aus Genuss. Mhm. Okay, und trinken Sie Alkohol? Ja, ein Glas Wein am Tag gönne ich mir wohl, ja. Hm? Nehmen Sie bitte die nächste Frage nicht persönlich, das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie mit Drogen Erfahrung? Oh, in meiner Jugend habe ich schon mal einen Joint geraucht, ja, so ein bisschen Marihuana habe ich schon probiert. Aber die Zeit ist lange vorbei. Okay, aus Jugendzeit. Okay, und ich würde gerne über Ihre Sozialanalyse Frage stellen. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Söhne. Mhm. Sind die Söhne und Ihre Frau gesund? Die sind alle gesund, ja. Okay, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Ingenieur. Okay, wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, natürlich, klar. Mhm. Okay. Ja, meine Frau hat mich jetzt auch hierher gebracht. Ich hätte ja selber nicht Auto fahren können. Okay, super. Und leben Ihre Eltern noch, Herr Haar? Meine Eltern leben noch beide, ja. Und haben Sie Ihre Eltern etwas Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen, erblich? Beispiel. Ja, mein Vater, der hat so ein bisschen Hüftprobleme und bei meiner Mutter hat man jetzt festgestellt, dass die so eine Makuladegeneration hat. Die hat also mit den Augen Probleme, aber sonst ist da nichts. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Jetzt würde ich gerne über Ihre Krankheitsgeschichte etwas Fragen stellen. Und haben Sie Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck? Ja, ich bin tatsächlich schon seit früher Kindheit Diabetiker, also ein Typ 1 Diabetiker. Dagegen, was nehmen Sie dagegen? Ich habe eine Insulinpumpe. Insulin. Wie oft und wie viel? Die regelt sich ja selber, die Insulinpumpe. Ne? Ja. Insulinpumpe. Okay, Sie haben recht. Und noch andere Erkrankung haben Sie? Ja, seit ein paar Jahren hat man festgestellt, dass der Blutdruck ein bisschen hoch ist und die Blutfettwerte. Und deswegen nehme ich halt ein paar Medikamente. Nehmen Sie dagegen Medikamente, oder? Ja, ja. Ja, welche Medikamente nehmen Sie? Also ich habe einmal die Insulinpumpe, dann nehme ich Mikardis. Mikardis. Mhm. Wie viel Milligramm und wie oft nehmen Sie? Ja, das heißt Mikardis Plus und da steht, meine ich, 40 zu 12,5 drauf und eine morgens und eine abends Und dann nehme ich nur Atorvastatin, das nehme ich abends. Das ist Atorvastatin 10. Nur abends nehmen Sie? Das nehme ich nur abends, ja. Okay. Und dann habe ich vor anderthalb Jahren einen Hörsturz gehabt und da ist mir tatsächlich zurückgeblieben ein Tinnitus und deswegen nehme ich Tibonin. Früher nehmen Sie anderthalb Jahr? Aber vor anderthalb Jahren hatte ich den Hörsturz. Okay. Ich kann nicht ganz gut verstehen. Sie nehmen anderthalb Jahr? Ich nehme Tibonin wegen des Tinnitus. Tibonin, Tinnitus. Ja. Okay. Gegen Tinnitus. Mhm. Seit wann nehmen Sie diese Medikamente? Ja, vor anderthalb Jahren, also 1,5 Jahren, eineinhalb Jahren, hatte ich den Hörsturz und da ist mir das nachgeblieben, dieser Tinnitus. Und mal stört es mich, mal weniger, das nehme ich also so ein bisschen nach Bedarf. Bei Bedarf. Okay. Haben Sie noch andere Vorerkrankungen oder andere Medikamente nehmen Sie? Nee, mehr Medikamente nehme ich jetzt nicht, nein. Herr Pfarr, sind Sie schon operiert worden? Nein. Okay. Okay. Herr Pfarr, ich habe alle wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nö, ich denke mal, ich habe jetzt Ihnen schon viele Fragen beantwortet. Was ich jetzt natürlich wissen möchte, was Sie machen können, damit Sie mir helfen, damit diese schrecklichen Schmerzen weggehen, ja, und dass mir das nicht wieder passiert. Möchten Sie eine Schmerzmittel, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen geben? Ja, das wäre vielleicht schon ganz gut. Ich habe ja bisher noch nichts genommen und die Schmerzen sind ja schon sehr heftig. Welche Medikamente haben Sie? Ich habe noch nichts genommen. Und deswegen wäre das gut, wenn Sie mir jetzt was dagegen geben können. Ja, ja, ja. Okay, Sie haben keine Allergie, etwas Medikament, dagegen etwas Medikamente? Deswegen ja, ich habe schon eine Allergie, aber nicht gegen Schmerzmittel, sondern nur gegen ein Antibiotikum habe ich. Welche Antibiotikum? Allergie. Gegen Amoxicillin habe ich eine Allergie. Wie sieht sich die allergische Reaktion aus? Ja, ich kriege dann so Hautausschlag. Hautausschlag. Mhm. Okay. Okay, ich gebe Ihnen jetzt ein Schmerzmittel. Dann ich möchte sagen, vielleicht sind Sie sind im Garten sehr stark gearbeitet, haben Sie im Garten sehr stark gearbeitet und Ihre Lücken die Schmerzen kommt von Rücken. Ja, das ist das Gefühl, was ich habe. Ja, es könnte sein. Meine Verdachtsdiagnose ist aufgrund der Anamnese-Angaben gehe ich Discus prolos, also Bandscheibenvorfall aus. Ah, okay. Ja. Ja, kann man da was gegen machen? Ja, wir machen zuerst Ihre körperliche Untersuchung und ich werde dann Röntgenaufnahme veranlassen. Da kann man das dann sehen. Veranlassen? Nee, kann man in der Röntgenaufnahme kann man das dann sehen, ob das wirklich ein Bandscheibenvorfall ist? Ja. Und, ja, das ist gut. Ja, braucht ja. man dazu Kontrastmittel? Ja, Röntgen, nur Ihre Bandscheibengrafie, nur Strahlen gibt oder ja, nur Strahlen, keine Kontrastmittel. Okay. Wenn wir brauchen, natürlich werde ich Ihre Körper, Ihre Bandscheiben oder Virbelzo ile computer tomografi. Vielleicht wenn wir brauchen, das kann man dann nachher machen. Nicht Kontrastmittel, ja, nachher sprechen wir darüber. Jetzt, was kann man da dann sehen? Was kann man da dann sehen in der Computertomographie? Ja, wir ich erwarte ihre Bandscheiben nicht ganz passt, vielleicht etwas schlechter und die Nerven die Nervenprobleme vielleicht Ligamentum oder Sehnenprobleme können wir schauen. Ach so, also ob da man kann feststellen, ob die Nerven irgendwie geschädigt sind oder ob an den Sehnen irgendwas ist. Ja. Naja, gut, okay. Mhm. Gut. Also, ich bin fertig. Ja, ich auch. Gut, also der Patient wartet jetzt im Wartezimmer, ja? Ja. So, okay. Die Schwester ruft Ihnen und Ihre Vitalparameter messen und körperliche Untersuchung vorbereiten. Dann, ja. Gut. So, jetzt hat denn noch jemand Fragen dazu? Guten Abend. Hallo. Mahmut bin ich. Eine wichtige Frage, ich denke, die Schmerzen, stechen, brennen. Ja. Ja, wenn ich das jetzt so genau wüsste, ich würde sagen, wahrscheinlich sind sie eher stechend, brennend als drückend. Und nur in Bezug auf die Differentialdiagnose ist es notwendig, Fragen zu stellen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine gerötet, geschwollen oder? Ah, ja, nee, also gerötet und geschwollen ist mein Bein nicht. Es kribbelt nur und es ist taub. Ne? Und also, ja, nach meinen eigenen Erfahrungen mit Hexenschuss würde ich mal sagen, die Schmerzen sind brennend, stechend. Und Differentialdiagnose in Bezug auf ähnliche Beschwerden. Ob Beispiel, ich das schon mal vorher gehabt habe? Ja, vorher ähnliche Beschwerden. Ja, also Rückenschmerzen hat der Patient tatsächlich, wenn er sich anstrengt, schon seit längerer Zeit. Ja. Stimmt, ja, das ist genau richtig. Dankeschön. Ja, gerne. Und ich habe auch eine Frage. Haben Sie sich eingenässt? Nein, habe ich nicht. Okay. So, sollen wir weitermachen oder? Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage, bitte. Ja. Können Sie Ihr Urin halten? Ich meine, müssten Sie beim Niesen oder beim Husten Wasser lassen? Nein, keine Probleme. Gut. Das fehlt mir noch. Haben Sie Spitzfuß? Nochmal, bitte? Haben Sie Spitzfuß? Ein Spitzfuß? Nein, also der Fuß, ich habe nur dieses Gefühl, dass der Fuß halt kribbelt und dass die Schmerzen so bis in die Zehen reinziehen, ne? Und bis in die Ferse. Aber ich kann den Fuß aufsetzen, aber es tut halt wahnsinnig weh, deswegen schone ich den natürlich. Ja, als Differentialdiagnose können wir auch fragen, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Brennen oder ja. Nee, aber also mit dem Wasserlassen hat der Patient keine Probleme. Ah. Und treiben Sie Sport? Oh, eine gute Frage. Ja, nee, außer der Gartenarbeit macht er nicht viel Sport. hin und wieder mal ein bisschen Fahrrad fahren, aber nee, der ist eher, arbeitet der im Büro. Hm? Kein Sportler. Schöne Frage. Bin ich lange nicht gefragt worden. Okay. Ich habe viele vergessen, aber nur Schmerzen konzentriert. Ja, gut, wir machen weiter. Arzt-Arzt-Gespräch. Okay. Ja. Guten Tag, Herr Frau Oberärztin, oder? Ja. Mhm. Frau Oberärztin. Ich bin heute morgens einen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen den Patienten vorstellen, wenn Sie sagen. Ja, erzählen haben. Sie mal, wer ist das denn? Ja, der Patient heißt Werner H. Der ist 49 Jahre alt und 1,80 Meter groß, 91 schwer. Der heute wegen unteren Rückenschmerzen zu uns kam. Ja, zu uns kam. Und die Schmerzen vor gestern, die Schmerzen seien vor gestern nach der Gartenarbeit, nach dem Garten. Vorgestern? Nein, nur gestern. Sein ja. Gestern, okay. Hm. Ja, gestern nach der im Garten Arbeit aufgetreten und die Schmerzen strahlen in den beiden Beinen und die rechten bis Fuß strahlen die Schmerzen. Sie strahlen beide Beine, aber bis zum rechten Fuß? Ja. Okay. Die Schmerzen, ich habe gehört, aber. Mhm. Und die Schmerzen würden auf einer Schmerzskala bei 8 von 10 liegen. Oh, hat er ordentlich Schmerzen, ja? Mhm. Ja. Deswegen gab ich dem Patienten eine Schmerzmittel. Und was haben Sie ihm gegeben? Nichts störende Antirheumatoidal, Ibuprofen 800 Milligramm. Mhm. Mhm. Oh ja. Mhm. Und der Patient hat gesagt, im Fuß, dass er beim Fuß Parästhesie an Parästhesie leidet. Mhm. Und die vegetative Anamnese ist unauffällig und an Vorerkrankungen leidet er an Diabetes mellitus Typ 1. Dagegen benutzt er Insulinpumpe und arterielle Hypertonie. Auch an arterielle Hypertonie leidet er seit ein, zwei Jahren, aber ich bin nicht sehr. Seit einigen Jahren diagnostiziert und dagegen nehme er Mikardis plus 40 plus 12,5 Milligramm zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Atorvastatin 10 Milligramm einmal abends nehme er und Weshalb nimmt er das Atorvastatin? Ja, wegen Hyperlipidämie. Ja, okay. Mhm. Und er leidet auch an Tinnitus. Dagegen nehme er Tebonin. Seit eineinhalb Jahren leidet er an. Oh ja. Mhm. Er sei keine operiert worden. Nicht und, operiert? Mhm. Ja, noch nie operiert worden. Mhm. Und er leide an Amoxicillin. Ja, er leide an Amoxicillin. Wie kann ich sagen? Allergie. Ja, ja. Also er hat eine Allergie gegen Amoxicillin. Gegen Amoxicillin, die sich durch Exanthem äußere. Ist ein Exanthem, genau. Ja, Exanthem äußere. Hat er sonst irgendwelche Unverträglichkeiten? Hautausschlag? Ob er sonst irgendwelche Unverträglichkeiten hat? Ja, ich habe nicht gefragt. Okay. Alles klar. Vielleicht kann ich bei der Untersuchung fragen. Frage nochmal. Ja, ja. Ja. Und er rauche soweit 3 Zigaretten pro Tag, nicht besonders. Er trinke ein Glas Wein pro Tag. Und er habe als Jugendlich seit oder ja Jugendlich Marihuana probiert. Er habe Marihuana probiert. Als Jugendlicher. Ja, als Jugendlicher. Gut. Und er ist verheiratet, habe 2 Söhne. Er arbeitet als Ingenieur und er wohne mit seiner Familie. Und seine Eltern leben und keine Geschwister. Ja. Und Diabetes haben die aber nicht? Nicht. Naja, ist ja erstaunlich. Gut. Und was ist jetzt Ihre Diagnose, Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Discus Prolaps aus. Und wo? Lumbar Discus Prolaps. Im Lumbalbereich, okay. Ja, Lumbalbereich. Und was wäre differenzialdiagnostisch möglich? Ja, als Differentialdiagnose käme auch Muskelverspannung, kann ich sagen. Und ich habe nicht etwas Frage gestellt, aber Metastasen oder das wäre der schlechteste Fall. Ja. Könnte es auch noch ein schlechter Fall sein? Ja, schlechter Fall sein, ja. Was wäre noch möglich als Differentialdiagnose? Ja, Osteoporose könnte es sein. Ja, und dann eine Fraktur, ne? Ja, und dann Fraktur auch könnte sein. Ja, und was machen Sie denn jetzt diagnostisch? Ja, diagnostisch, wenn ich meine Verdachtsdiagnose bestätige, oder ja, würde ich werde zuerst körperliche Untersuchung. Worauf achten Sie da besonders? Ja, besonders Farbeveränderung, Wärmeveränderung und Geschwollung. Geschwellung auch. Erschränkte Beweglichkeit. Ja, wie nennen wir das? Wie kann ich sagen? Mobilität. Mobilität, ja, Beweglichkeit. Mobilität. Ja. Und auch noch ganz wichtig, worauf gucken Sie noch? Der hat ja Kribbeln angegeben. Ja, Kribbeln und ja. Also? Parästhesie, Lähmung, Paraplegie kann ich auch. Paraplegie ja nun nicht gerade, aber eben überhaupt die Sensibilität von dem Bein checken, ne? Ja, Muskelkraft. Vielleicht kann ich untersuchen. Muskelkraft, ja, und eben die Sensibilität, ob der Nervenausfälle hat. Ne? Gut. Und es gibt so ganz spezielle Zeichen, Fachbegriffe. Das fällt mir nicht ein. Lasik und Kernig. Kernig. Kernig und Lasik. Ne? Das sind die beiden für Nervendehnung. Ja, gut. Wonach gucken Sie noch? Was machen Sie palpatorisch? In ja pathologisch besonders Pulse, arteriell Pulse und auch ja und ja wegen Fraktur ausschließen vielleicht ja könnte sein oder ja, die Pulse ja nicht wegen der Fraktur, das wäre ja wenn der eine Durchblutungsstörung hat, ne, okay. Dann müssen wir die Pulse tasten, aber warum müssen wir denn, was müssen wir denn palpatorisch rausfinden? Im Rückenbereich? Ja. Ja, im Rückenbereich palpatorisch untersuche ich. Ja. Und ja, worauf gucken Sie? Drückdolarschmerzen. Ja, darauf wollte ich raus. Genau, Klopf- und Druckschmerz. Ja, Klopfschmerz und Druckschmerz. Ja, deswegen habe ich hier schon auf den Tisch geklopft. Gut, also, im Labor, was machen Sie da? Ja, ich werde Blut abnehmen, Blutbild, CRP, Sedimentation, besonders Calcium, B12, auch. Ach so, ja. Ja, und. Gut, und was machen Sie für eine apparative Diagnostik? Apparativ, was machen Sie da? Was veranlassen Sie? Der Dimer-Blutgruppe. Nee, ich bin jetzt schon weg vom Labor. Ich bin bei der apparativen weiteren Untersuchung. Weiter, okay. Ich werde einen Röntgen Lomba veranlassen. Genau. Und was erwarten Sie da? Ja, ich erwarte die Wirbel. Ganz schlechte Position oder Ödeme. Okay, oder? Ja. Mhm. Also praktisch den Nachweis des Diskusprolaps. Und was wir eben ausschließen, was können wir ausschließen über die Röntgenaufnahme? Was können wir sicher ausschließen über die Röntgenaufnahme? Fraktur? Ja, genau. Ja. Und wenn wir nicht genug sehen, müssen wir halt noch das MRT, ja, das MRT hinterher schieben. Ne? Mhm. Ja. Okay, gut. So, wenn der jetzt tatsächlich einen Bandscheibenvorfall hat, was kriegt der denn dann für eine Therapie? Ja, zwei Möglichkeiten. Die erste medikamentöse Therapie, dann zweite operative Therapie. Ja, was geben Sie denn erstmal überhaupt entscheidend wichtig? Ja, die erste nicht-steroidal antirheumatoidal Medikamente und Muskel. Sehr gut, die Kombination, ne? Muskelrelaxant. Sehr gut, ja. Okay. Muskelrelaxant. Vielleicht, wenn ich nicht ganz gut behandle, gebe ich auch intramuskulär Medikamente oder intramuskulär Methode, Glukokortikoid. Ah ja, okay, Cortisol. Genau. Cortison, ja. Cortison. Wenn wir nicht gut behandelt den Patienten, gehen wir oder empfehle ich operative Therapie. Ich werde, was machen wir dann bei der operativen Therapie? Ja, ich werde eine orthopädische Konsil bestellen. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und was würden die operativ machen, die Orthopäden? Ja, ich glaube Stabilisierung oder. Ja, die würden die Bandscheibe rausnehmen, ne? Und würden das praktisch, ja. Praktisch festmachen, die beiden Wirbel, wo das klemmt, ne? Genau. Ja, gut. Jetzt habe ich noch ein paar Zusatzfragen. Welcher Nerv ist das, der da jetzt betroffen ist? Welches Dermatom? Nerv-Ischias? Genau, der Ischias ist es, genau. Und dann fragen die hier noch zur Differentialdiagnose, wenn wir tatsächlich eine Metastasierung finden würden, mhm. Von welchem Primarius müssten wir ausgehen? Ja, Patient ist Männer, männlich, Prostat oder ja, nein, nicht, ja. Und Prostata oder? Zystit oder nicht Zystit, aber die andere Name. Blase. Okay, Blase wusste ich jetzt nicht, habe ich hier auch nicht angegeben. Hier ist noch die Lunge mit angegeben. Lungen, ja. Dass die Lunge gerne in die Wirbelsäule metastasiert. Ne? Mhm. Aber Lunge und Prostata wären die Sachen, wo man dann weiter gucken müsste. Ne? Mama Karlstrom können Metastasen. Ja, nur handelt es sich ja hier um Mann, wobei auch Männer ja vereinzelt Mammakarzinom haben, schon richtig. Aber ja, stimmt. Ja. Genau, also das kennt man von vielen Frauen. Da gibt es ja wirklich, das Mammakarzinom ist so häufig immer wieder die Geschichte, dass das in die Wirbelsäule geht. Ne? Ja, genau. Gut. Das war von mir aus alles, was ich wissen wollte. Dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt über den Patienten. Gut, ich habe tatsächlich, warte mal, irgendeine Sache hatte ich. Genau. Da stimmte irgendwie die Angabe nicht so genau. Name, Patientenname. Was war denn das? Bitte? Patientenname, glaube ich. Ja, Haas. Der heißt Haas, Doppel-A-S. Wie der Hase mit 2 A. Ja, nicht Haag. Genau. Und tatsächlich hast du nicht nach Allergien im Vorfeld gefragt, ne? Und hast auch nicht nach Lebensmittelunverträglichkeiten gefragt. Ja. Und genau, und ich glaube, mit dem Hörsturz, da war auch ein Verbindungsproblem bei uns, dass wir das nicht gut kommunizieren konnten gerade. Ne? Da haben wir uns selber nicht gut verstanden, passend zum Hörsturz. Der hatte also vor eineinhalb Jahren, hatte der den Hörsturz und danach hatte er eben dann den Tinnitus. Oder seitdem hat er den Tinnitus. Ne? Okay. Und ich glaube, das war es aber auch schon. Genau, und also praktisch im Augenblick, als der den Blumentopf angehoben hat, den schweren Topf, ne, direkt bei der Gartenarbeit ist ihm das reingeschossen. Also kann man quasi davon ausgehen, dass der in dem Augenblick, dem die Bandscheibe rausgeflogen ist, wo er schwer gehoben hat. Ne? Das ist ja praktisch eine Momentaufnahme, also ein Augenblick, wo die Schmerzen dann mit einem Mal einschießen und dann geht nichts mehr. Hm? Gut. Ja, hat irgendjemand von den Kolleginnen, Kollegen noch Hinweise, Fragen, Anmerkungen zu unserem Patienten? Alle sind erschöpft. Okay. Danke. Alles gut, ja. Gut.